Ich bin Rebecca Maschke und ich begrüße heute zum Interview Herrn Thomas Brückner, Leiter des Geschäftsfeldes Pharmazie, besondere Therapierichtungen und Medizinprodukte bei der Bundesverband der pharmazeutischen Industrie e.V. Willkommen, Herr Brückner. Guten Tag. Herr Brückner, das EU-Pharma-Paket enthält maßgebliche Regelungen in den Bereichen Fälschungssicherheit und Verifizierbarkeit. Welche Herausforderungen kommen hier auf die Industrie zu? Die Herausforderungen an die Industrie sind mannigfaltig und werden in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren eigentlich auf alle Firmen einstürzen. Das EU-Pharma-Paket wird nach bisher vorliegenden Informationen zu Beginn des nächsten Jahres, was den Bereich Fälschungssicherheit betrifft, verabschiedet werden. Dort wird sich dann auch eine Regelung finden, die die Hersteller von Arzneimitteln dazu verpflichtet, ein sogenanntes Sicherheitssiegel auf die Arzneimittel aufzubringen. In der Diskussion ist im Augenblick, wie umfassend das passieren wird, das heißt, ob es tatsächlich nur verbindlich sein wird für rezeptpflichtige Arzneimittel und somit die OTC-Arzneimittel für den Moment außen vor lässt oder aber ob alle Arzneimittel betroffen sein werden. Danach wird es eine Phase der nationalen Umsetzung geben, weil sich ja das Pharmapaket auf die Reform der europäischen Arzneimittelrichtlinie, der Richtlinie 2001/83, bezieht. Das heißt, der deutsche Gesetzgeber hat dann 18 Monate Zeit, um die im Pharmapaket gemachten Regelungen in nationales Recht umzusetzen. Und in dieser Zeit wird allerdings auch noch von der EU eine praktische Umsetzung oder beziehungsweise Hinweise zur praktischen Umsetzung des Ganzen erwartet. Es ist allerdings davon auszugehen, dass es zu einer EU-weit einheitlichen Vorgabe kommen wird. Das heißt, dass also die Art des Sicherheitssiegels und die dort drin verschlüsselten Informationen wohl in allen Ländern der EU auch gleich sein werden und gleich aussehen werden.